Professor Elze ha la parola quindi adesso per la terza relazione della mattina, dopo la quale faremo naturalmente una congrua pausa e alla fine una discussione. Il professor Elze parla sullo stesso tema del professor Schmidinger, Erforschung des Mittelalters, Institutionen und Unternehmungen, ma in Deutschland. Prego, professor. Wir haben uns verabredet, dass ich das nun nicht ebenso für Deutschland mache, Ihnen also in Genauigkeit und Sorgfalt alles das, was über die Erforschung des Mittelalters im deutschen 19. Jahrhundert zu sagen wäre, vortrage. Es geht schon deshalb nicht, weil in Bezug auf die Erforschung des Mittelalters die kleindeutsche Hälfte des Deutschen Bundes sehr viel mannigfaltiger und reichhaltiger ist als die österreichische, die großdeutsche Hälfte des Deutschen Bundes, von der wir eben gehört haben, wie unendlich viel dort sich in dieser Hinsicht getan hat. Schon Herr Arnaldi sprach von der exemplarischen Bedeutung der Monumenta Germania Historica bei den Unternehmungen seines Instituts, und ich werde vor allen Dingen von den Monumenta Germania Historica sprechen müssen. Aber ich glaube, dass zunächst ein paar Bemerkungen, wie bei Hans Kehrer eben schon anklang, über die deutschen Universitäten nötig sind. Denn nicht die Geschichtswissenschaft ist die einzige Wissenschaft, die in Deutschland für ganz Europa vorbildlich war im vorigen Jahrhundert, sondern man kann es fast für alle Wissenschaften sagen. Und wenn das fast für alle Wissenschaften gilt, dann ist das nicht Verdienst eines Instituts wie etwa der Monumenta Germania Historica, sondern Verdienst der Entwicklung der Geschichte der deutschen Universitäten. Und die wichtigste Formel, die man dafür brauchen kann, um den Erfolg der deutschen Universitäten des 19. Jahrhunderts zu erklären, ist vielleicht der: die Universitäten in Deutschland bemühten sich, nur Wissenschaft zu vermitteln. Möglichst reine Wissenschaft, die Erforschung der einzelnen Disziplinen mit möglichst strengen wissenschaftlichen Ergebnissen war das einzige Ziel des akademischen Unterrichts. Ich muss vielleicht sagen, warum ich das so betone: die Universitäten sind eigentlich Stätten der Berufsausbildung. Aber es wurde in den deutschen Universitäten des 19. Jahrhunderts keinerlei Rücksicht auf den künftigen Beruf genommen, sondern die Leute, die Studenten, wurden ausgebildet, als ob sie alle Universitätsprofessoren in ihrem Fach werden wollten. Was natürlich beim einen zu mehr und bei anderen zu weniger großem Erfolg geführt hat. Aber das allgemeine Streben nach Wissenschaft hat auch ein Wunder fertiggebracht, dass wir Deutschen, wenn wir an unsere eigenen Universitäten denken, heute kaum noch verstehen können. Die deutschen Universitäten, es waren damals etwa 20, die in ganz verschiedenen Ländern finanziert wurden, vom Preußischen Königreich oder vom Großherzog von Mecklenburg-Schwerin oder von wem immer, diese deutschen Universitäten waren sich alle ähnlich. Es gab Unterschiede in der Qualität, es gab keine Unterschiede im Studiengang, es gab keine Unterschiede, die es verhindert hätten, dass Studenten oder Professoren von einer Universität an die andere gingen, so wie die berühmten Göttinger Sieben, von denen Sie vorgestern schon gehört haben, also etwa Jakob Grimm oder Dahlmann, wenn sie Göttingen verlassen mussten, an eine andere Universität, Dahlmann nach Kiel, Grimm letztlich nach Berlin gehen konnten, ohne dass sie in ihren Vorlesungen, in ihrem Lehrprogramm, in ihrer Arbeit irgendetwas hätten ändern müssen. Heutzutage ist dank vielfältiger Universitätsreform und Berufsbezogenheit der Wechsel einer Universität in Deutschland sehr viel schwieriger, weil die Universitäten in dem einen Staat Bundesrepublik Deutschland, der allerdings 11 autonome, in Bezug auf Kultur autonome Bundesländer hat, sehr viel komplizierter, sehr viel ungleicher. Man führt die Blüte der deutschen Universität, die ich jetzt eben etwas einseitig zu schildern versucht habe, zurück auf Humboldts Universitätsreform, Wilhelm von Humboldt, der bei der Gründung der Berliner Universität 1810 eine wichtige Rolle gespielt hat. Das stimmt sicher aufs Große gesehen, aber wenn ich von den Monumenta Germania Historica reden soll, das muss ich gleich tun, und dabei die zwei wichtigsten Leute nennen, die für 40 Jahre für die Arbeit in diesem Institut und für seine Erfolge gesorgt haben, Johann Friedrich Böhmer und Georg Heinrich Pertz, dann muss ich gleich sagen, beide haben nicht in Berlin studiert. Und hätten sie in Berlin studiert, dann hätten sie das so bald nach der Gründung getan, dass sie von der Humboldtschen Universitätsreform eigentlich kaum etwas hätten mitbekommen können. Beide haben Geschichte studiert in Göttingen, denn in Göttingen hatte die Geschichtswissenschaft schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen großen Ruf mit Recht. Das Studium der Geschichte in Göttingen war schon am Ende des 18. Jahrhunderts so ähnlich wie in anderen Universitäten im 19. Jahrhundert. Ich will das nicht im Einzelnen ausführen. Herr Fleckenstein hat sicher nichts dagegen. Ich selber komme aus Göttingen und da ist natürlich auch etwas Lokalpatriotismus dabei. Die Göttinger Historiker des 18. Jahrhunderts waren einfach ganz großartig und haben die Pause der Universität, die eine Zeit lang, als es ein Königreich Westfalen gab, geschlossen war, sehr gut überstanden und sind also auch dann unmittelbar nach 1813 wieder in Gang gekommen. Georg Heinrich Pertz hat 1816 seinen Doktor gemacht an der Universität Göttingen und Johann Friedrich Böhmer beinahe zur gleichen Zeit. Sie sind beide 1795 geboren und haben sich trotz gleichzeitigen Studiums in Göttingen nicht gekannt, denn der eine studierte Geschichte, der andere studierte Jurisprudenz und die gleichen Hörsäle haben sie nicht benutzt. Es war gestern die Rede von historischen Seminaren und sicher hat Herr von Brocke recht, wenn er sagt, das erste historische Seminar an einer deutschen Universität ist 1832 in Göttingen, in Königsberg gegründet worden, aber Übungen nach Seminarweise gab es schon vorher und gab es auch ohne historische Seminare. In Göttingen wird erzählt, und da kann ich mich berufen, auf meinen Doktorvater Karl Brandy, der das seinerseits 1895 in Göttingen gehört hatte. Ich komme also mit meiner Erinnerung da weit vor mein eigenes Geburtsjahr, nämlich 90 Jahre von heute an zurück. Der hatte 1895 in Göttingen gehört, dass der Professor Georg Weitz, von dem auch schon die Rede war, in seiner Wohnung Seminarübungen gehalten habe und dass Waschkörbe voller Bücher aus der Bibliothek jedes Mal zu dieser Übung gebracht und wieder zurücktransportiert werden mussten. Und in Göttingen sprach man eben noch in den 90er Jahren davon, weil das Problem war, wer diese Waschkörbe tragen sollte, ob die Bibliothek jemanden schicken sollte oder ob der Professor dafür sorgen musste. Nun, die Gründung der Monumenta Germania Historica. Die Gründung der Monumenta Germania Historica steht sozusagen in allen Büchern. 1819 hat der Reichsfreiherr Karl vom Stein, der seit 10 Jahren nicht mehr preußischer Minister war, für die Gründung einer Gesellschaft Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde betrieben. Diese Gesellschaft bestand aus prominenten Politikern, 1, 2 Historikern und versuchte vor allen Dingen Geld bei den Mitgliedern des Deutschen Bundes, das heißt den Bundesstaaten, zu bekommen für ein gemeindeutsches Unternehmen, nämlich die Quellen des deutschen Mittelalters herauszugeben in gemeinsamer Anstrengung. Mitarbeiter gab es zunächst keinen oder ganz viele, nämlich keinen Angestellten, der nun eine Edition hätte machen sollen, aber ganz viele, die diese neue Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde mit Material beliefern sollten und auch beliefert haben. Was heißt Material? Material heißt, dass die Handschriften, die in den verschiedensten Bibliotheken lagen, abgeschrieben oder verglichen, kollationiert werden mussten. Und das kostete Geld, denn das Abschreiben und das Kollationieren ist bis in unser Jahrhundert hinein ein Beruf gewesen, der sogenannten Kopisten, die dafür bezahlt wurden, die nicht studiert hatten, die aber eben die Schrift lesen konnten oder können sollten. Vielleicht nur das eine als Nebenbemerkung, dass die Kopisten nicht immer so gut waren, wie man es sich wünscht, kann man in jeder älteren Edition, sei es eine Edition von Historikern oder sei es eine Edition klassischer Philologen, bemerken, wenn man es nur merken will. Die Textkritiker haben seit unserem Jahrhundert diese Fehlerquelle nicht mehr in Rücksicht, also nicht mehr als möglich bezeichnet. Wenn heutzutage man einen Fehler findet, dann muss das ein Fehler des Schreibers des Mittelalters sein und kann nicht ein Fehler des Abschreibers des 19. Jahrhunderts sein, obwohl es von denen Hunderte und Tausende in allen Ausgaben gibt, auch in den Monumenta Germania Historica. Die Monumenta waren zunächst also eine Organisation zur Beschaffung von Textmaterial, aus dem man dann Editionen machen könnte. Und es gibt schreckliche Skandalgeschichten. Es gibt also, ich muss das vielleicht sagen, eine 700 Seiten dicke Geschichte der Monumenta Germania Historica von Harry Breslau, die aus Anlass der 100 Jahre, des 100-jährigen Bestehens geschrieben wurde und drei Jahre später, 1922, veröffentlicht worden ist. Da ist also Anfang der, in den 20er Jahren das schreckliche Unglück passiert, dass die Kollationen und Kopien, die aus Paris besorgt werden sollten, sehr viel Geld kosteten und überhaupt nicht zu brauchen waren. Und dass da also mehrere tausend Taler für umsonst ausgegeben waren, das hat einen großen Skandal hervorgerufen, der, von dem ich aber nichts weiter sagen möchte. Nachdem man mehrere Jahre mit zwei braven Leuten, die aber nicht viel tun konnten, weil sie dazu nicht geeignet waren, angefangen hatte, das Material zu sammeln, ist 1823 Georg Heinrich Pertz, von dem schon die Rede war, vom Freiherrn von Stein angestellt worden, nachdem Pertz eine längere Reise im Auftrag der Gesellschaft unternommen hatte, die ihn nach Österreich, nach Italien und in deutsche Bibliothek und Archive geschickt hatte. Stein hatte bei der Gelegenheit gemerkt, wie tüchtig und gut der Pertz war und hat ihn dann angestellt. Pertz war Archivar in Hannover. Stein lebte in Nassau. Die Monumenta Germania Historica hatten keinen Sitz. Ich wiederhole jetzt das, was Herr Arnaldi heute früh gesagt hat. Kein Raum, keine Bibliothek, kein Etat. Denn ein regelmäßiger Etat, der irgendwo hergekommen wäre, war nicht da. Das Geld musste mit Mühe immer wieder in Einzelspenden beschafft werden. Und erst als die Bände erschienen und dann Geld vom Verleger für die verkauften Exemplare einging, hatten die Monumenta eine etwas regelmäßigere Einnahmequelle. Der erste Band ist 1826 erschienen, drei Jahre nachdem Pertz bei den Monumenten eingetreten war. Die zweite hauptamtliche Person ist Johann Friedrich Böhmer, auch mehrmals schon genannt, nicht nur von mir. Johann Friedrich Böhmer war ein reicher Privatmann aus Frankfurt, ein Frankfurter Bürger, weshalb er sein Leben lang als reichsstädtischer Bürger, obwohl ein aktiver Protestant, immer auf Seiten der katholischen Österreicher, nämlich des Kaisers, gestanden hat, während er gegen die Preußen sehr viel Abneigung hatte. Johann Friedrich Böhmer war Stadtbibliothekar in Frankfurt und besorgte die Geschäfte, das heißt, er war der Sekretär des Unternehmens. Kerz zuständig für die Wissenschaft, Böhmer zuständig für die Finanzen und die Geschäfte, der eine in Hannover, der andere in Frankfurt und die Seele vom Ganzen, der Freiherr vom Stein, der 1833 gestorben ist, in Nassau, was immerhin nicht so weit weg von Frankfurt ist, aber in einer Zeit, als es die Eisenbahn noch nicht gab, immer noch weit genug entfernt war. Kerz ist nach 50 Jahren seiner Tätigkeit aus den Monumenta Germania Historica ausgeschieden. Damals lagen vor die Foliobände Scriptores Band 1 bis 12 und 16 bis 23. Warum 1 bis 12 und nicht dann 13 und so weiter? Weil man die vier Bände 13, 14, 15, nein, es sind bloß drei, die drei Bände 13, 14, 15 reserviert hatte für Nachträge. Herr Arnaldi sagte schon, dass man bei den Fonti per la Storia d'Italia nicht chronologisch vorgehen wollte, wie die Monumenta Germania Historica. Das wusste man gut in Rom, dass eben die Monumenta Germania Historica drei ganze Foliobände hatten freilassen müssen, um die fälligen Nachträge für die ersten 12 Foliobände unterbringen zu können. In Wirklichkeit hat es dann später noch zwei weitere Nachtragsbände gegeben, aber das also nur nebenbei. 20 Foliobände von bis zu 900 Seiten und vier Bände Leges, auch in Folio, also 24 Foliobände in 50 Jahren. Das ist das, also wenn man die hier herlegen würde, dann wäre der Tisch ganz schön voll. Das ist das, was sozusagen den Respekt der Ausländer, die Achtung auch der eigenen Leute vor den Monumenta Germania Historica begründet hat. Allerdings, Herr Schmiedinger deutete das schon an, die Monumenta mussten 1875 neu organisiert werden, denn wie das so ist, ein gescheiter, großer, gelehrter Mann, in diesem Fall Georg Heinrich Kerz, ist durchaus in der Lage, gegen Ende seiner Tätigkeit alles zunichte zu machen, was er in langen Jahren aufgebaut hat. Die letzten Jahre vor 1873, dem Ausscheiden von Kerz aus den Diensten der Monumenta, sind ein kontinuierlicher Kampf gegen Kerz, der schon lange mit der eigentlichen Arbeit der Monumenta nichts mehr zu tun hatte, aber eifersüchtig die Leitung des Unternehmens beibehielt, wozu vielleicht noch hinzuzufügen ist, oder ich betone es noch einmal, weder Kerz noch Böhmer waren hauptamtlich tätig. Kerz war in Hannover Archivar, ist seit 1842 der Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek in Berlin gewesen, was Böhmer sehr übel nahm, dass Kerz nach Berlin zog. Und Böhmer ist bis an sein Lebensende Bibliothekar, 1863 ist er gestorben, Bibliothekar in Frankfurt gewesen. Wenn man sich die Bände näher ansieht, der erste Band Scriptoris, Hannover 1826, hat 688 Seiten, davon sind 668 Seiten großen Formats von Georg Heinrich Kerz ediert und 20 Seiten, die St. Gallner Quellen betreffen, von dem St. Gallner Archivar Ildefons von Arx beigesteuert. Im zweiten Scriptoris-Band 1829 sind von 854 Seiten 40 Seiten nicht von Kerz. Die sind von Dahlmann, der die Vita Ansgarii beigesteuert hat und dann sehr schnell, weil die Monumenta sich an den Deutschen Bund hielten und Dahlmann wegen der Karlsbader Beschlüsse etwas gegen den Deutschen Bund hatte, hat sich Dahlmann aus der Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit den Monumenten zurückgezogen. Dann ist der nächste Band Scriptoris 1839 erschienen, zwischendrin waren zwei Legesbände. Dieser Band enthält unter 928 Seiten schon 210 Seiten von Mitarbeitern. Der Rest, immer noch die überwiegende Menge, ist von Kerz selbst. Der vierte Band enthält 350 Seiten von Georg Weitz, der auch schon mehrmals erwähnt wurde und der Kerzens Nachfolger geworden ist, 1841. Der fünfte Band ist schon zur Hälfte, auch 1844, von Mitarbeitern. Der sechste Band im gleichen Jahr, 1844, enthält von Perz nur noch 90 Seiten. Und dann muss man sich Perzens Biografie anschauen. Perz ist nicht nur im Konversationslexikon als Herausgeber der Monumenta Germania Historica zu finden, sondern auch als Herausgeber von Leibniz gesammelten Werken. Geschichte, vier Bände, erschienen 1843 bis 1862, als Verfasser einer Biografie des Freiherrn von Stein, sechs Bände, 1849 bis 1855, also in sechs Jahren sechs Bände dieser Biografie. Und als er mit Stein fertig war, hat er noch eine Biografie von Gneisenau, dem großen Reformator der preußischen Armee, im den Krieg gegen Napoleon, veröffentlicht, von denen die ersten drei Bände 1864 bis 69 erschienen sind. Wer Herrn Perz den Vorwurf machen will, dass er sich an der Quellenedition der Monumenta seit 1844 immer weniger selbst beteiligt hat, der soll sich die Dinge anschauen, die ihm damals offenbar interessanter waren oder mehr Spaß machten. Faulheit kann man ihm nicht vorwerfen. Immerhin hat er bis 1844 weit mehr als 4000 Folioseiten in 20 Jahren ediert. Ja, kann ich nur sagen, ich habe 200 Oktavseiten in 12 Jahren ediert. Aber damals, im 19. Jahrhundert, war das nicht so Erstaunliches. Sie kennen alle den vielgeschmähten Migne. Die Pathologia Latina in 220 Bänden ist auch in 20 Jahren erschienen. Jedes Jahr mehr als 10 Bände. Und Migne, ein großer Verleger, hat wesentlich mehr als 10 Bände anderer Dinge im jeweils gleichen Jahr auch noch veröffentlicht und besorgt. Ein ganz erstaunlicher Großunternehmer, der eben leider gescheitert ist, als seine Druckerei und Verlag vollständig verbrannt sind und die Versicherung, die nicht viel gezahlt hätte, weil das damals noch nicht so üblich war, ihm nichts bezahlt hat, sodass er also von vorn anfangen musste, was mit über 70 Jahren nicht ganz leicht ist und deshalb auch nicht zum Erfolg führte. So viel zunächst über die Monumenta Germania Historica. Ich könnte von der Methode sagen, dass man sich bemüht hat, die neue philologische Methode, die durch Karl Lachmann begründet und durch dessen Kollegen verfeinert worden ist, anzuwenden, soweit es ging. Wer sich die Texte in den Folio-Wänden der Monumenta ansieht, findet, ich deutete das schon an, aller verschiedenartigste Qualität. Und ich würde heute durchaus sagen, wenn es die Frage ist, ob etwas ganz gut gemacht wird oder ob es fertig wird und nur eins von beiden möglich ist, dann wäre ich fürs Fertigwerden und nicht ganz so gut machen. Denn ein Buch, das hervorragend wird, aber nicht erscheint, ist nichts wert. Bitte, gehen wir es um Entschuldigung, aber das ist ganz einfach eine Meinung, zu der man kommt, wenn man so alt wird. Meine Ordines, die Kaiserkrönungsordines, für die ich 12 Jahre gebraucht habe, wären genauso gut geworden, wenn ich es nach 3 Jahren abgeschlossen hätte, aber dafür war ich zu ängstlich. Ich muss noch sagen, dass es zu den Monumenta Germania Historica noch eine Ergänzung gibt. Seit 1846 haben die Mitarbeiter, also es ist gerade die Zeit, in der Perz aufhört, sich voll zu engagieren, haben die Mitarbeiter der Monumenta deutsche Übersetzungen der Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, wie es heißt, geliefert. Welche Vorstellung man von Deutschland damals hatte, kann Ihnen vielleicht die Tatsache zeigen, dass der erste Band der Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit eine Übersetzung von Tacitus Germania ist. Die deutsche Vorzeit geht dann weiter mit Gregor von Tours, der ganz gewiss auch französische Vorzeit ist. Die letzten Bände sind erst in unserem Jahrhundert, sogar nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, erschienen. Eine Serie von etwa 100 Bänden deutscher Übersetzungen der lateinischen Texte, die bei den Monumenta Germania Historica veröffentlicht waren. Ganz wichtig war, dass dieses Unternehmen nicht innerhalb der Landesgrenzen eines der Bundesstaaten des Deutschen Bundes beheimatet war, sondern in Hannover, in Frankfurt, in Nassau, drei verschiedene waren, später auch Kiel und andere Orte, ein Lokal, das heißt einen Raum und einen festen Etat, haben die Monumenta erst seit 1875, also mehr als 50 Jahre nach ihrem Bestehen bekommen. Seither kann man von einem Institut sprechen, aber auch heute ist das noch ein sehr merkwürdiges Institut. Wir haben mal in einem Mitgliederverzeichnis von 1982, das ist das letzte, was ich besitze, nachgesehen. Da gibt es außer dem Präsidenten 1982 10 feste Mitarbeiter, die in München am Sitz der Monumenta Germania Historica arbeiten. Dazu kommen 13 feste Mitarbeiter in Außenstellen, Ost-Berlin, Wien und so weiter, und 47 freie Mitarbeiter, das heißt 47 Mitarbeiter, die erst dann Geld kriegen, wenn sie die Edition, die sie machen, abliefern. Das sind 70 Mitarbeiter und eins, und von diesen 70 sind weit über die Hälfte keine Institutsmitglieder, sondern das Institut selber ist eigentlich relativ klein. Die Tatsache, dass die Monumenta und auch andere Dinge, von denen ich hier jetzt nicht sprechen werde, über die Grenzen der Einzelländer des Deutschen Bundes hinausgingen, ist besonders wichtig geworden für die Gründung der zweiten Einrichtung, der zweiten Institution, von der ich sprechen will und über die ich kürzer sprechen werde. Keine Angst, ich bin bald fertig. Das ist die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bayern hatte in den 50er Jahren den Vorteil, einen sehr geschichtsinteressierten König zu haben. Und dieser König ließ sich von dem bedeutendsten Historiker, den die Deutschen hatten, Leopold von Ranke, Vorlesungen über Geschichte halten und muss wohl auch gefragt haben, ob er nicht irgendetwas für die Geschichtswissenschaft tun könnte. Und da erhielt er den Vorschlag, eine historische Kommission zu gründen, die Mitglieder aus allen deutschen Ländern haben sollte. Und diese Mitglieder sollten sich von Akademiemitgliedern, Akademien der Wissenschaften gab es viele, auch in München eine, sollten sich von den Mitgliedern der Akademien der Wissenschaften dadurch unterscheiden, dass sie vor allen Dingen arbeiten sollten. Nicht nur sich ehren lassen durch die Mitgliedschaft, nicht nur arbeiten, leiten oder beaufsichtigen, sondern selber arbeiten, selber wirken an dem Ziel, für eine große deutsche Geschichte alles Notwendige bereitzustellen und vorzubereiten. Die deutsche Geschichte sei, so hat Franke damals geschrieben, etwas anderes als die italienische Geschichte. Sie erinnern sich, wir haben einmal kurz über die Frage gesprochen, gibt es überhaupt eine deutsche, gibt es eine italienische Geschichte? Sie müssen mir erlauben, ein paar Zeilen Ranke vorzulesen. Bei uns in Deutschland ist es nicht wie in Italien, wo der Begriff der Einheit ein geografisch nationaler, diese Einheit selbst etwas niemals wieder, niemals, weder in alten noch in neueren Zeiten zur Erscheinung gekommenes ist. Unsere Geschichte beruht vielmehr auf der Idee der Gesamtheit. In Italien könnte schon eine Zusammenstellung der Provinzialgeschichten ein annäherndes Bild der Gesamtgeschichte geben. Diese als Ganzes zusammenzufassen ist, sobald man dem Stoffe gerecht werden will, bei der ursprünglichen und niemals überwundenen Geschiedenheit der Glieder fast unmöglich. Aber bei uns war fortwährend eine Repräsentation der Einheit vorhanden. Das Auseinanderstreben der verschiedenen, auch der mächtigsten Glieder, konnte nie zur Trennung werden. Das Leben 13 Jahre vor 1871. Das Leben der Nation beruht auf unaufhörlicher Gegenwirkung des Besonderen und des Allgemeinen. Das Letztere, das Allgemeine, ist immer das stärkere Element gewesen. Wollte man bei uns eine deutsche Gesamtgeschichte aus den Provinzialgeschichten zusammensetzen, welch eine Masse unverständlicher Notizen würde da herauskommen. Es geht also bei der Gründung der Historischen Kommission um die Einheit der deutschen Geschichte, um gemeinsame Arbeit an der deutschen Geschichte. Und ich sage nur ganz kurz, die Pläne, wie man dieser Sache näher treten könnte, sind sehr interessant. Im ersten Heft, daraus ist dies ein Sonderdruck, der historischen Zeitschrift, die Heinrich von Sybel begründet hat, sind drei Gutachten für die Gründung dieser historischen Kommission abgedruckt. Wichtiger ist zu sagen, was wirklich herausgekommen ist. Keine deutsche Geschichte, aber für das Mittelalter die Jahrbücher der deutschen Geschichte. Eine Idee, die ich schon, die Rache schon 1840 gehabt hatte, die sämtlichen Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters Jahr für Jahr zusammenzustellen und zu einer chronologischen Darstellung zu verarbeiten, wenn Sie wollen, eine späte Wiederaufnahme dessen, was Muratori in seinen Annali auch versucht und auch durchgeführt hatte. Die Jahrbücher der deutschen Geschichte sind eines, die Reichstagsakten sind ein anderes. Die Monumenta Germania Historica hatten im zweiten Legis-Band, in dem zweiten Folioband, veröffentlicht, Constitutiones, Legis und so weiter, Akten, Urkunden zur Reichsgeschichte bis zum Tode Karls IV. 1378. Die Historische Kommission hat nun Reichstagsakten ab 1378 zu veröffentlichen begonnen. Ich nenne nur diese beiden Dinge und füge dann nur ein Heimpel-Zitat hinzu. 1858 war die Historische Kommission gegründet. 1958 ist ein ungewöhnlich interessanter, aufschlussreicher Band von sehr hohem Niveau über die 100-Jahr-Feier der Historischen Kommission erschienen. Da findet man etwas, einen Satz über die Schwierigkeiten, die mit dem Fortschritt der Wissenschaft verbunden sind. Die Forschung, so Hermann Heimpel, verlangsamt sich nach ihrem Gesetz. Je mehr Instrumente sie sich schafft, desto mehr Bremsen hängt sie sich an. Die Quellen springen immer tiefer unter den immer höher werdenden Bergen der Literatur. Die gelehrte historische Literatur veraltet nicht, wie die naturwissenschaftliche im Maß ihrer Vermehrung. Konstant bleibt im besten Falle, sagt Heimpel, nur die Arbeitskraft des Menschen. Und ich würde nach meinem Umgang mit Werken von Historikern des 19. Jahrhunderts sagen, aller Nationen, ich bin sehr zweifelhaft, ob die Arbeitskraft des Menschen dieselbe geblieben ist oder ob nicht wir in unserer so viel komplizierteren Gegenwart sehr viel mehr Kraft zum Alltagsleben aufwenden müssen als unsere Urgroßväter und deren Vorfahren. Es gibt in Deutschland, entsprechend dem berühmten Partikularismus, unendlich viele historische Vereine. Und diese historischen Vereine haben auch Zeitschriften und Urkundenbücher und so weiter herausgegeben, deren Bibliografie viel länger wäre als die gekürzte Bibliografie, die uns Schmiedinger gezeigt hat. Es gibt in Deutschland außerdem, neben den Vereinen, denen die italienischen Società, die Storia Patria, entsprechen würden, historische Kommissionen, das würde den italienischen Deputazioni, die Storia Patria, entsprechen. Das heißt, historische Kommissionen, die von der Obrigkeit, vom Staat gegründet werden, um Geschichtswissenschaft in Publikationen zu betreuen. Nur selten, wie bei der Rheinischen Gesellschaft für Geschichtskunde, ist der Verein so reich und so potent gewesen, dank der Industrie, die den Verein förderte, dass es dort keine historische Kommission gegeben hat, sondern dass der Verein diese Rolle der Kommission übernimmt. Ich erwähne nur, dass im Jahr 1852, es ist dieselbe Zeit, in der also die historische Kommission in München geplant wird, im Jahr 1852 alle diese historischen Vereine sich zu einem Gesamtverein zusammenschließen, um Gemeinsames gemeinsam zu betreiben. Und damit komme ich nun zu dem Letzten, was ich Ihnen sagen wollte, womit wir noch einmal etwas stärker in die deutsche Geschichte selber hineinkommen. Die Verbindung aller historischen Vereine, der Partikularen, zu einem gemeinsamen Gesamtverein 1852, vier Jahre nach der Revolution, in einem Zeitpunkt, wo es zwar Hoffnung auf Einigung, aber keine Aussicht auf Einigung gab, die hängt zusammen mit der Tendenz der Gelehrten dieser Zeit, sich über die Ländergrenzen hin zusammenzuschließen. In Deutschland, das steht in den gewöhnlichen Geschichten Deutschlands im 19. Jahrhundert, allenfalls beiläufig drin, gibt es solche Zusammenschlüsse vielfältig. Es gibt die Vereinigung der Naturforscher und Ärzte, die sich seit 1822 jährlich trafen. Es gibt die Vereinigung der Philologen und Schulmänner, die das seit 1839 taten. Philologen und Schulmänner, das sind die klassischen Philologen der Universität und die Lehrer und die Rektoren der Gymnasien, die ebenso klassische Philologie als Wissenschaft betrieben, obwohl ihre Schüler eben Schüler waren, während die Schüler der Universitätsleute Studenten waren. In gleicher Weise trafen sich 1846 zum ersten Mal, zwei Jahre vor der Revolution, die Germanisten. Germanisten gibt es heute noch in Deutschland zwei verschiedene Sorten, nämlich Rechtshistoriker, die sich Germanisten nennen, weil sie deutsche Rechtsgeschichte machen, und Philologen und Literaturhistoriker, die sich Germanisten nennen, weil sie eben deutsche Philologie und deutsche Literaturgeschichte betreiben. Diese Germanisten, Jakob Grimm etwa, war einer der Vorkämpfer, und bei Jakob Grimm hat man die Rechtsgeschichte und die deutsche Literatur und Philologie beisammen. Diese Germanisten trafen sich seit 1846. Und es taten auch, damit komme ich ans Ende, die Turner, die Sänger, die Schützen, und dieses alles ging nur, weil es die Eisenbahn gab, weil das Reisen so viel einfacher geworden war, dass in zunehmendem Maße die Versammlung vieler Kollegen an einer Stelle möglich war, was, als die Monumenta Germania Historica 1819 gegründet wurde, eben noch nicht mehr. Professor Rezzi ha cominciato col parlare della grande impresa dei monumenti a Germania Historica, ma prima ha premesso una considerazione molto importante sull'importanza del significato della università nell'ambito della grande, direi, azienda, impresa della università tedesca nell'Ottocento, ricordando che non solo la storia era un modello per tutta l'Europa, ma tutta la scienza tedesca nel suo complesso per tutto l'Ottocento ha svolto questo ruolo. Ecco. Quindi l'importanza dell'università tedesca, emblematizzata nella fondazione di Berlino da parte di von Humboldt nel 1810, e, per quel che riguarda la storia, però, non bisogna dimenticare che, prima ancora una cosa importante, questa università tedesca era ancora nella prima metà dell'Ottocento, in realtà molto più unita e nonostante le differenze dei diversi paesi, era molto più unita e unitaria, cioè era possibile instaurare fra le diverse università una circolazione dei docenti e anche dei programmi e delle imprese degli studenti. E degli studenti. Questa è una specialità tedesca. Una cosa che forse è molto più intensa di quanto non accada addirittura oggi. Ecco. Venendo ai monumenti di immagine storica, le due personalità significative, anzi le sole due che hanno in realtà a lungo portato avanti questa iniziativa voluta dal Freiherr von Stein, e furono Böhmer e Perz. Il primo era un bibliotecario comunale a Francoforte, un borghese di Francoforte, bibliotecario comunale, l'altro invece, Perz, era archivista a Hannover e poi si è trasferito in seguito a Berlino, dove pure è diventato bibliotecario. Queste due persone, a partire dal 23, hanno in realtà svolto tutto il lavoro di organizzazione di questa iniziativa, la quale, come in modo analogo a quanto Arnaldi ci ha detto prima a proposito dell'Istituto Storico Italiano, era un'iniziativa che non aveva una organizzazione stabilita e completa, non aveva neanche una sede, perché appunto Perz stava a Hannover mentre Böhmer stava a Francoforte, e non c'era un bilancio, non c'era, solo dalla prima pubblicazione, della pubblicazione del primo volume, 1826, con gli introiti della vendita di questo primo volume, si comincia a porre il problema di un bilancio. L'istituto, cioè i monumenti, avranno una sede solo dopo la riforma del 73 e a partire dal 75. Quando poi il problema, io credo si possa dire, professore, no, diventa naturalmente importante, perché nel frattempo c'è stata la Reichsgründung e quindi l'iniziativa diventa un'iniziativa imperiale, e credo si trasferisce poi a Berlino, perché questa sede è a Berlino, no? Questo è un discorso. Benissimo, quindi dopo il professore ci ha fatto una illustrazione dei 24 volumi che Perz ha prodotto nei suoi 50 anni di attività, e naturalmente questi 24 volumi in 50 anni sono una bellissima dimostrazione di quanto fosse fondata l'ammirazione che tutta il mondo degli storici europei aveva per questa iniziativa, in generale per la capacità di ricerca della storiografia tedesca. Ecco, ecco una cosa appunto che il professor Lenzi ha sottolineato è che i monumenta probabilmente devono gran parte della loro riuscita, oltre che alla eccezionale bravura degli operatori, anche al fatto che appunto non sono mai stati insediati, allocati in nessun land, in nessun paese, ecco, in nessuna, e quindi sono in questo modo sono rimasti appunto, sono sottratti ai rischi di localismo che invece altrimenti sarebbero stati alti. La seconda istituzione di cui Elze ha parlato è la Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, che è stata fondata nel 1858 da Massimiliano, il quale era secondo di Baviera, il quale era un sovrano molto interessato alla storiografia e addirittura amico di Ranke, che gli forniva lezioni e comunque conversazioni in materia storica. Nel corso di queste conversazioni probabilmente l'ha potuto convincere di aprire una particolare istituzione all'interno della già famosa Accademia delle Scienze di Baviera, però con una caratteristica nuova, e cioè che gli accademici che in questa commissione storica sarebbero stati chiamati, avrebbero anche dovuto lavorare concretamente, non solo dirigere il lavoro altrui o soprattutto fare progetti, come spesso appunto si fa, ma invece lavorare in proprio allo scopo di preparare materiali necessari alla, alla storia tedesca in generale. Quindi una visione molto larga, non localistica in nessun modo, da parte credo si possa dire che questo corrisponde alle pretese che la Baviera ha anche in quel periodo, come poi avrà anche nel corso della vicenda imperiale, insomma, pretesa di essere, come la Prussia, capace di rappresentare lo spirito della vita tedesca nel suo complesso. Queste le attività principali che vengono messe in opera dalla questa accademia, dalla stessa commissione della Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sono gli Jahrbücher der Deutschen Geschichte, che appunto pretendono di pubblicare fonti medievali secondo un criterio analistico, insomma. E poi c'è la pubblicazione invece degli atti della Dieta Imperiale, i Reichstagsakte. Una utile informazione è che nel 1958 è stato celebrato il centenario della fondazione della Storica Commissione ed esiste un volume celebrativo, una Festschrift molto buona, che quindi è utile consultare se si vogliono avere informazioni più precise. A questo punto è stata citata una bella frase di Heimberg a proposito della difficoltà crescente che è connessa allo sviluppo delle scienze, che nel campo storico presenta delle caratteristiche particolari, in quanto, a differenza che per quel che riguarda le scienze ad esempio naturali, non c'è appunto invecchiamento della letteratura, e quindi questa letteratura cresce a dismisura e lo sforzo dello studioso naturalmente anche cresce, però Heimberg suggeriva che rimane costante solo la capacità, la forza dell'indagatore, ma aveva dubbi anche su questo, perché gli parrebbe che invece il problema diventa sempre più difficile, eccetera, eccetera. Il terzo punto che è stato toccato dal professor Enze riguarda invece l'equivalente tedesco di quelli che abbiamo incontrato prima nella relazione di Arnaldi come le società o deputazioni di storia patria. Per la Germania sono naturalmente i Vereine, no, le associazioni, e invece le commissioni, storiche commissioni, che equivalgono alle deputazioni, cioè i primi Vereine a formazione spontanea, se vogliamo così, libera, civile, eccetera, seconda invece le commissioni a fondazione da parte della sono infiniti, da conto delle loro attività di pubblicazione di ricerca avrebbe naturalmente impiegato moltissimo tempo. È importante cioè, che nel 1852 si ha una unione di queste associazioni storiche in un Gesamtverein der Deutschen Geschichte und Altertumsvereine, che è testimonia di un fatto molto importante, cioè della tendenza dei dotti tedeschi, anche in campo storico, come vedremo presto in tutte le discipline, a unirsi al di sopra degli stretti dei confini dei singoli paesi, a fondare appunto in una dimensione molto unitaria della ricerca, quindi con scambi continui e con anche possibilità di programmazione molto intense. Non so, professore, se posso chiedere se è proprio da questo Gesamtverein che viene la spinta alla fondazione di quella cosa bellissima e assurda che è il Museo di Norimberga. No. Ecco, no. Non è questo. No. Benissimo. Dopodiché il richiamo del professor Elze è stato per dimostrare come questa tendenza alla unità dei dotti tedeschi, forse proprio anche di altri settori disciplinari, ha ricordato come a partire dal 1822 ci fosse una Vereinigung der Naturforscher, dal 1839 una Vereinigung der Philologen und Schulmen e dal 46 la Vereinigung der Germanisten nella loro versione di filologi, credo, no? E da questo punto di vista, naturalmente, niente. Una osservazione che mi è sfuggita a proposito di un'osservazione che aveva fatto ieri mattina von Brocke, relativa appunto alla fondazione del primo seminario storico a Königsberg nel 1923, certo questo è vero, ha ricordato Elze, ma solo nel senso che si parli appunto di istituzioni universitarie ufficiali in senso stretto, mentre è noto che da prima i professori, ancora a lungo nel corso dell'Ottocento per dire la verità, a seconda di diverse discipline, i professori tenevano esercitazioni normalmente nella propria abitazione, nel proprio studio e, bisogna aggiungere, dietro versamento di apposita tassa o pagamento da parte degli studenti. Credo che possiamo adesso fare una pausa di un quarto d'ora e poi concludere questa bellissima nostra lezione.